Am Montagmittag wurde das kleine Gespenst wach und hatte Kopfschmerzen. Ich fühle mich so matt und elend. Die Anstrengung gestern hat mir gewaltig zugesetzt. Aber vielleicht brauche ich nur ein wenig frische Luft um die Nase. Hier drinnen in der Schublade ist es ziemlich stickig. Das kleine Gespenst verließ die Kommode und sah sich im Keller der Ratsapotheke um. Es besichtigte den Vorratskeller, die Waschküche und entdeckte im Weinkeller ein kleines, vergittertes Fenster zum Garten hinaus. Das Fenster stand offen. Als es den Kopf durch das Gitter stecken wollte, sah es drei Kinder, die im Garten auf einer Decke lagen. Das sind ja drei Kinder. Es waren die drei Kinder des Apothekers. Also ihr müsst doch zugeben, dass das eine tolle Nummer war gestern. Herbert und seine Zwillingsgeschwister Günther und Jutta. Der schwarze Unbekannte ist großartig. Wie die Hasen sind sie alle vor ihm weggelaufen. Ich finde, das war zum Kaputtlachen. Naja, also ich weiß nicht. Irgendwie war doch das ganze Festspiel im Eimer. Also, mir hat das schon ein bisschen leid getan. Also, ich fand's auch schade. Der Festzug und der Anfang von den Ritterspielen war doch toll. Wäre bestimmt eine super Sache geworden, wenn der schwarze Kerl nicht dazwischen gefahren wäre. Also, am besten hat mir gefallen, dass alles so echt gewirkt hat. Der Thorstensohn, der hat doch genauso ausgesehen wie auf dem Bild im Burgmuseum. Auch die schwedischen Soldaten hatten schöne Kostüme. Ich stelle mir vor, wie viel Arbeit das alles gemacht hat. Und das hat jede Menge gekostet, 476 schwedische Uniformen herzustellen. Und woher sie wohl die Federhüte und Waffen hatten? Das muss man der Festspielleitung lassen. Das war alles super organisiert. Das kleine Gespenst zog sich beschämt vom Kellerfenster zurück. Oh je. Dann waren das gestern gar keine echten Schweden, die ich verjagt habe. Und schon gar nicht der echte Thorstensohn. Ach du liebe Güte, was habe ich da bloß angestellt? Wie kann man nur so blöd sein? Seit der Thorstensohn die Burg und das Städtchen belagert hat, sind ja volle 300 Jahre vergangen. So alt wird kein Mensch. Junge, Junge, so was Dusseliges wie mich gibt's nur einmal. Und dabei kam ich mir noch vor wie ein großer Held. Das kleine Gespenst hätte sich am liebsten geohrfeigt. So zornig war es. Je länger es über die Angelegenheit nachdachte, umso größer wurde sein Katzenjammer. Was habe ich da bloß angestellt? Es wird höchste Zeit, dass ich wieder nach Hause zurückkehre, auf den Eulenstein. Hier unten erlebt man ja nichts wie Ärger und Aufregung. Jetzt reicht es mir. Aber bevor ich hier aus dem Städtchen verschwinde, muss ich den drei Kindern im Garten unbedingt noch erzählen, wie alles gekommen ist. Das mit den Schweden gestern und überhaupt. Dann können sie allen Leuten davon berichten. Wenn ich schon daran schuld bin, dass das Festspiel ein böses Ende genommen hat, sollen die Eulenberger auch wissen, was ich mir bei der ganzen Sache gedacht habe. Flink und geräuschlos war das kleine Gespenst in den Garten hinausgeschlüpft und hatte sich in dem Fliederstrauch, der direkt hinter den Kindern stand, versteckt. Ich würde ja ganz gerne wissen, wo sich der schwarze Unbekannte jetzt wieder herumtreibt. Ich glaube nicht, dass er wirklich gefährlich ist. Aber irgendwie sieht er gruselig aus. Alles irgendwie merkwürdig. Psst. Kinder, erschreckt nicht vor mir. Ich habe euch etwas zu sagen, etwas sehr Wichtiges. Aber ihr dürft nicht weglaufen und nicht schreien. Und ich tue euch auch ganz bestimmt nichts. Hä? Da spricht doch wer. Aber ich sehe nichts. Psst. Ich bin es. Bitte keine Angst haben. Bitte, wo sind sie? Wir sehen nichts. Da! Da kommt was angeschwebt. Da, hinter der Fliederhecke. Die schwarze Gestalt mit den weißen Augen. Ui, der schwarze Unbekannte. Ja, so nennt man mich leider in Eulenberg. Und ich weiß auch, dass mich alle Leute im Städtchen fürchten. Aber dabei bin ich weiter nichts als ein unglückseliges kleines Gespenst. Und ihr braucht wirklich keine Angst vor mir zu haben. Hab ich aber doch. Still, Jutta. Lass ihn doch ausreden. Tut mir entsetzlich leid, dass ich gestern beim Festspiel dazwischen gefahren bin. Aber ich habe es nicht aus Bosheit getan, sondern weil ich gedacht habe, dass der Thorstensohn und die Schweden echt sind. Vor 325 Jahren hatte ich nämlich schon mal einen Riesenärger mit denen und habe gedacht, die wären zurückgekommen. Moment mal, sie sind also Ein Gespenst? Ja, wenn du nichts dagegen hast. Und warum sind sie schwarz? Ich dachte immer, Gespenster sind weiß. Nur die Nachtgespenster. Und Sie? Zu welcher Gespenstersorte gehören Sie denn? Ich bin leider seit 14 Tagen ein Taggespenst. Das Sonnenlicht hat mich schwarz gemacht. Vor 2 Wochen, als ich noch ein Nachtgespenst war, bin ich blütenweiß gewesen. Weißer als eine Wolke Schneestaub. Übrigens hause ich eigentlich auf der Burg oben, auf dem Eulenstein. Aber seit einiger Zeit sind Sie hier unten und machen das Städtchen unsicher. Das hat sich rein zufällig so ergeben. Normalerweise wurde ich immer um Mitternacht wach und bin eine Stunde oben auf dem Eulenstein als Nachtgespenst umhergeschwebt. Aber dann bin ich irgendwann am Tage mittags wach geworden. Und da wollte ich mir das Städtchen einmal bei Tageslicht anschauen. Dass mich das Sonnenlicht schwarz gefärbt hat, ist mein Pech. Sonst hätte man mich ja auch gar nicht bemerkt. Ja, das ist allerdings dumm gelaufen. Ja, und da habe ich mich möglichst versteckt gehalten. Aber als ich dann gestern die Soldaten und den Torstensohn gesehen habe, da bin ich durchgedreht. Ich wollte das Städtchen Eulenberg retten. Und das ist ja wohl voll daneben gegangen. Ihr ahnt ja nicht, wie leid mir das alles tut. Wie äußerst peinlich mir das Missverständnis ist.